Ich habe ja eben erzählt, dass Johanna promoviert hat und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, Johanna, ist das nicht sowas, wo man wahnsinnig an sich arbeiten muss und sich Dinge vornehmen muss, damit man das auch schafft, so eine Promotion, ein Berg, auf dem man in vielen kleinen Etappen hoch muss, hast du dir da immer Vorsätze gefasst? Ja, ich habe mir jeden Tag Vorsätze gemacht und zwar immer, also morgen fange ich dann wirklich mit dem letzten Kapitel an und dann war dann der nächste Morgen und dann habe ich gesagt, naja, aber nächste Woche fange ich mit dem letzten Kapitel an. Und das hat sich über Jahre hingezogen. Aber wie war es denn bei dir? Weil du bist ja Journalist und schreibst ja, machst da ganz viele Interviews. Und ich kann mir vorstellen, dass man diese Interviews ja auch immer abtippen muss. Ja, das ist so eine Hürde im Journalismus. Deswegen bin ich total dankbar, dass es Bahnfahrten gibt. Weil Bahnfahrten sind ideal, um Interviews abzutippen. Und meine große Sorge ist, dass irgendwann kostenloses WLAN in der Bahn eingeführt wird und ich abgelenkt werde. Also auch da habe ich den Vorsatz, sowas zu machen und schiebe es gerne mal auf. Genau, es gibt nämlich, glaube ich, ganz viele Vorsätze und deswegen die Frage an Sie hier alle. Wer hat sich denn schon mal den Vorsatz gemacht, wieder mal mehr Sport zu machen? Aha, aha. Okay, also einige. Wer hat sich schon mal vorgenommen, gesünder zu essen, sich gesünder zu ernähren? Okay, auch viele. Und wer hat sich den Vorsatz gemacht, an Silvesterabend, okay, nächstes Jahr, ab dem 1.1. mache ich das ganz anders? Also ein beliebiger Vorsatz zum neuen Jahr. Wer hat das dieses Jahr gemacht? Keiner? Oh, okay. Gut, wer fasst sich jetzt den Vorsatz, sich zu Silvester was vorzunehmen? Na gut, das ist ein bisschen kompliziert. Wer hat sich denn den Vorsatz gemacht, etwas zu gründen? Mal. Aha. Okay, das sind schon ziemlich viele. Was hält Sie bisher so ab davon, das umzusetzen oder überhaupt Vorsätze umzusetzen? Vielleicht reinrufen. Mal so gesammelt. Was hält Sie ab? Was bremst das Finanzamt? Okay. Was noch hier vorne? Also Gründen mit Komponenten, wie initiiert man das, wie fängt man es an? Es ist total komplex, total schwierig, ja. Was gibt es noch? Ja. Was passt zu mir? Ja. Okay, also wir sehen, es scheitert schon vor dem Beginn. Und ich kenne das persönlich, Jens kennt es persönlich. Ja, und deswegen haben wir etwas vor. Genau, und aus diesem Grund hat die Stiftung Entrepreneurship das Programm Call to Action entwickelt, mit dem ja, die Gründungsenergie geweckt und gehalten werden soll. Die Energie, die bei diesem Summit hier immer entsteht und dann Gefahr läuft, am Montag so ein bisschen zu verebben, wenn man wieder arbeiten geht. Und die Idee dieses Programms ist, diese Energie aufrechtzuerhalten und eben bei der Sache zu bleiben. Und dabei soll dieses Programm unterstützen. Genau, weil wir haben das bei den letzten Jahren immer gemerkt, die Energie war da und dann kam halt der Montag, wie Jens gerade gesagt hat. Und deswegen soll das Call to Action Programm, was die Stiftung Entrepreneurship ins Leben gerufen hat, Sie dabei unterstützen, dass Sie Gründungsideen nicht wieder zurück ins Unterbewusstsein kriechen und dass Sie tatsächlich auch weiter an Ihren Ideen arbeiten. Wir haben ja heute Morgen schon gehört, wie wichtig das ist, wie wichtig es ist, sich neue Ideen einfallen zu lassen und sie umzusetzen, auch außerhalb von bestehenden Strukturen und Dogmen zu denken, außerhalb von bestehenden Modellen. Das ist nicht nur wichtig für Sie als Gründer, sondern auch für die Wirtschaft insgesamt. Auch dazu soll dieses Programm einen Beitrag leisten. Genau, und das Programm startet nächste Woche am 17. Oktober. Hier ist die Webseite, können Sie sich angucken. Es kostet für Studenten 250 Euro oder für Arbeitslose und Rentner, also es gibt einen mäßigen Preis und für starke, reiche Entrepreneure 550 Euro. Und ja, es startet, wie gesagt, am 17. Und in diesem Programm erhalten Sie Unterstützung, wie Sie Ihre eigene Gründungsidee weiter ausarbeiten können und wie Sie diese auch marktreif machen können. Es werden dabei Workshops angeboten, wir haben Labore, es gibt einen E-Learning-Kurs und wir haben eine extrem coole Community-Plattform, wo man auch gemeinsam sich austauschen kann, sich ein Gründertagebuch erstellen kann. Ich will jetzt hier nicht so groß bewerben, aber wir haben einfach vorher gemerkt, es hakte sehr oft nach dem Summit, den nächsten Schritt zu machen. Und das wollen wir jetzt mal angehen gemeinsam. Und einige der Workshop-Geber sind heute hier und die würden wir jetzt mal auf die Bühne bitten. Ja. Genau. Applaus. Ja, schön, dass Sie auch mitgekommen sind, Herr Faltin. Sie sind ja mit der Initiator von dem Call-to-Action-Programm. Nur ganz kurz, also wir haben ja viel vor noch heute, aber können Sie ganz kurz sagen, was Sie in Ihrem Workshop anbieten und warum das so wichtig ist? Eine Minute habe ich gehört, habe ich Zeit. Ja. Ich greife das gleich auf, dieses Phänomen der Aufschieberitis oder auch Procrastination. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich mit einem ganz praktischen Rezept auflösen werde. Das ist der sogenannte Zeigarnik-Effekt. Mehr kann ich jetzt in der einen Minute nicht verraten, aber das kann man ziemlich schnell in den Griff kriegen. Ich hätte das auch gerne vor Beginn meiner Doktorarbeit gewusst, aber das habe ich eben erst später erfahren. Das hat 7 Jahre gedauert. Wichtig bei meinem Workshop ist der Kernpunkt, Sinn zu finden und Sinn zu geben. Und im Grunde genommen dreht sich das alles um den Schlusssatz von Herrn von Uexküll, dieses Zitat von Aristoteles, das kommt bei mir auch schon seit 10 Jahren immer als Schlusspointe, dort wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt sich kreuzen, dort liegt deine Berufung. Leicht gesagt, nicht so einfach zu finden, was sind die Talente und was sind die Bedürfnisse der Welt, und das erarbeite ich in dem Workshop. Und Sie sind ja auch Flow-Experte, kann ich ja so sagen. Sobald das passt, hat man dieses Flow-Gefühl. Also man hat ein ganz sicheres Instrument in sich, das zurückmeldet, jetzt stimmt es. Und solange wie das nicht da ist, Professor Faltin, ein Konzept entwickeln und weiter daran arbeiten, bis man das innere stimmige Gefühl hat. Und Sie sind ja heute auch beim Summit noch weiter da. Also ich kann, morgen geben Sie ja auch einen Workshop, glaube ich. Genau, und heute sind Sie aber auch hoffentlich noch ein bisschen da. Also generell an alle, sehr, sehr spannend, was er zu erzählen hat. Und wenn man einmal im Flow war, möchte man nicht mehr raus. Machst du? Ja, gut. Seite. Ganz rechts steht Daniel Drepper von Korrektiv. Der ein oder andere hat vielleicht schon davon gehört. Gleich hören wir noch mehr darüber. Daniel, was machst du? Was für einen Workshop machst du? Ich biete das an, was wir über korrektiv.org am besten können, Recherche. Wir sind ein Recherchezentrum, das sich vor 2 Jahren gegründet hat, und wir wollen allen Bürgern in Deutschland möglichst viel beibringen über, wie recherchiere ich Fakten, wie kann ich sicher sein, dass das, was ich rausgefunden habe, auch tatsächlich stimmt, und wie komme ich an Informationen, die ich sonst eventuell nicht so im Internet rumfliegen sehe. Also ein Beispiel ist, was wir in unserem Workshop beibringen, welche Informationsrechte, welche Ansprüche habe ich eigentlich gegenüber Behörden und behördenähnlichen Institutionen, Informationsfreiheitsgesetz, Auskunftsrechte, welche Dokumente kann ich beantragen und wie bekomme ich die auch. Warum ist das für Gründer besonders relevant? Ich glaube, es ist für jeden Bürger relevant, aber Gründer, glaube ich, haben ein ganz besonderes Informationsinteresse, ganz spezifisch in der Branche, in der ich gründen will. Was gibt es da für Vorschriften, was wissen Behörden eventuell über bestimmte Dinge, die für mich relevant sind, sei es über Umweltemissionen, sei es über neue Bauprojekte in irgendeinem Viertel, in einem Stadtviertel, sei es auch nur Gutachten in irgendeinem Bereich, der mich vielleicht betreffen könnte. Hast du irgendwie beobachtet, ob das bei Gründern manchmal zu kurz kommt, das Thema Recherche? Ich könnte mir vorstellen, dass es zu kurz kommt, weil wir ja vor 2 Jahren auch gegründet haben, unser Recherchezentrum, und ich glaube schon, dass wir uns lange informiert haben. Wir haben 1,5 Jahre vorher uns viele Gedanken gemacht, aber ich glaube auch, dass man im Zweifel nie zu viel Informationen haben kann, weil natürlich, wenn man gegründet hat, erstmal ganz viele Sachen einem auffallen, die man vielleicht hätte vorher wissen müssen, und das ist ja, also zumindest war es bei uns so, und ich glaube, das ist bei vielen anderen Leuten auch so. Okay, vielen Dank für den Moment, Daniel. Ja, warum dieses Jahresprogramm? Weil eine Erfahrung durchgängig ist, aus meinen Labors, aber auch von anderen beobachtet, dass wenn man die Gründer oder das Team allein lässt, und zwar in der Phase vom Einfall zum ausgereiften Konzept, dass die aus der Schiene springen, dass die, im Englischen würde man sagen, go astray. Also die bleiben nicht systematisch genug bei der Sache. Meine Überzeugung, aber auch so aus der Literatur, das Konkurrent, ist, man muss systematisch arbeiten. Es wird viel zu sehr die Kreativität im Sinne von, ich laufe durch den Wald und dann kommt mir der geniale Einfall. Das wird zu sehr betont oder wird zu sehr gesehen. Kreativität kann auch in der Systematik liegen. Das ist kein Widerspruch. Sie haben das vorhin gesehen an diesen Hüten da mit Escort. Das ist ja durchaus kreativ, aber der Kern ist eigentlich sehr systematisch. Und viele Kreativitätstechniken sind im Kern Systematiktechniken. Das ist nur so optisch ein Widerspruch. In Wirklichkeit passt das zusammen. Also der Kern heißt, wir nehmen Sie ein Stück bei der Hand. Wir nehmen Sie nicht aus der Verantwortung, ob Sie glauben, man kann mit dem Konzept gründen oder nicht. Das müssen Sie. sagen. Aber wir nehmen sie an der Hand, dass sie nicht aus der Schiene springen, sondern bei der Systematik bleiben. Das ist ein Punkt. Sie bleiben nicht bei den Systematiken. Und der zweite Punkt ist ein Stück, sie glauben viel zu früh, dass sie ein Konzept haben. Und dann verlieben sie sich auch noch in das Konzept, weil jeder Tag oder jede Nacht, wo sie darüber nachdenken, wird es für sie klarer und überzeugender. Und das ist genau falsch. Sie müssen sich der Kritik aussetzen. Proof of Concept heißt in der ersten Phase, was sagen denn so meine Kollegen, Freunde, wenn ihre Freunde oder Kollegen oder Familie es schlecht finden, wer soll es denn dann gut finden? Also sie müssen sich dieser Kritik, so unangenehm sie ist, sie glauben, sie sind genial und die anderen sagen überhaupt nicht, sie müssen sich dem aussetzen, das müssen sie aushalten. Ambiguität, Ambiguitätstoleranz, ganz wichtiger Punkt. Und je mehr Kritik sie bekommen, desto besser. Und dann, wenn sie immer wieder verworfen haben und immer wieder neu angefangen und so, dann kommt allmählich ein Konzept raus, was man nennen kann Gesamtkunstwerk. Da wird es gut. Wenn ihr Konzept nämlich auf mehreren Beinen steht, nicht nur auf einem, Qualität oder Preis oder Design oder so. Es muss auf möglichst vielen Beinen stehen und das dauert. Da muss man arbeiten, systematisch arbeiten, hart arbeiten. Das ist die Idee des Jahresprogramms. Vielen Dank, Herr Professor Faldin, vielen Dank, Herr Drepper, vielen Dank, Herr Dr. Huhn.